Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hope you had a good night. Ich hoffe, du hattest eine gute Nacht. I hope you had a good start in the day. Und einen guten Start in den Tag. Look. Schau. I told you yesterday. Gestern sagte ich dir, that there are many Christians with more confidence in the flesh than in the finished work of the cross. Dass es viele Christen gibt, die mehr Vertrauen in das Fleisch als in das vollbrachte Werk am Kreuz haben. I had a lady call me very, very stressed. Ich hatte eine Frau, die mich sehr gestresst anrief. She said, Reinhard, pray for me, pray for me. Sie sagte, Reinhard, bete für mich, bete für mich. I said, well, what's your problem? Ich sagte, was ist dein Problem? Why do you want me to pray for you? Warum willst du, dass ich für dich bete? Here's what she said. Sie sagte, she said, Reinhard, I don't understand why God doesn't answer my prayer. Reinhard, ich verstehe nicht, warum Gott nicht meine Gebete beantwortet. She said, I've been fasting. Sie sagte, ich fastete. I have a very regular prayer life. Ich habe ein sehr regelmäßiges Gebetsleben. I'm a mentor in our church. Ich bin Mentorin in unserer Gemeinde. I tithe. Ich gebe den Zehnten. I'm a leader. Ich bin eine Leiterin. Why doesn't God answer my prayer? Warum beantwortet Gott nicht meine Gebete? I said to her, I know why. Ich sagte zu ihr, ich weiß warum. Because you approach God in prayer not based on the finished work of the cross, but based on your own work. Du kommst im Gebet zu Gott nicht auf der Basis des vollbrachten Werks am Kreuz, sondern gestützt auf deine eigenen Werke. That's what Paul calls flesh here. Das nennt Paulus hier Fleisch. Think about it. Denk darüber nach. Why doesn't God answer my prayer? I've been fasting. Warum beantwortet Gott meine Gebete nicht? Ich habe gefastet. That means you have confidence in the flesh. Dies bedeutet, dass du in das Fleisch Vertrauen hast. Why doesn't God provide for me? I've been giving 10%. Warum versorgt mich Gott nicht? Ich habe 10% gegeben. That means you've got confidence in the flesh. Dies bedeutet, dass du dein Vertrauen in das Fleisch legst. You know, the more we live with confidence in the flesh, which is the good Christian things that we do, je mehr wir mit Vertrauen in das Fleisch leben, was die guten christlichen Dinge sind, die wir tun, the less we can experience the power of the finished work of the cross. Desto weniger können wir die Kraft des vollbrachten Werks am Kreuz erleben. You know, Paul learned a very, very beautiful secret. Paulus lernte ein sehr, sehr schönes Geheimnis. Here was his secret. Hier ist das Geheimnis. The weaker I am, the stronger I am. Je schwächer ich bin, desto stärker bin ich. What a secret. Was für ein Geheimnis. You know, unfortunately, we've been trained even inside of the church. Unglücklicherweise wurden wir trainiert, sogar innerhalb der Gemeinde, that we need to have confidence in our flesh. Dass wir in unser Fleisch Vertrauen haben müssen. How have you been trained like this, Reinhard? Wie wurden wir denn so ausgebildet, Reinhard? Well, look. Schau. The people who have the talent to lead are the ones we put in leadership position. Schau, den Menschen, die die Gabe haben, zu leiten, geben wir Positionen in der Leitung. That's confidence in the flesh. Das ist Vertrauen in das Fleisch. The people who are the most talented with the voice, those are the ones who will make worship leaders. Die Menschen, die am talentiertesten sind, mit der Stimme, sind diejenigen, die Lobpreisleiter sind. They don't have to have confidence in Jesus or the Holy Spirit. They have confidence in what they can do. Sie brauchen weder in den Heiligen Geist noch in Jesus Vertrauen zu haben. Sie vertrauen in das, was sie tun können. The ones who can preach best naturally and who are very eloquent are the ones who we give the microphone. Diejenigen, die am besten predigen können und beredt sind, denen geben wir das Mikrofon. Confidence in the flesh. Vertrauen in das Fleisch. Do you know, I remember it was in 82. Ich erinnere mich, es war 1982. The Lord said to me. Der Herr sagte zu mir. Very seriously. Sehr ernst. I was in my first extended fast. Ich war in meinem ersten ausgedehnten Fasten. And the Lord said. Und der Herr sagte. If you ever dare to trust your natural ability to communicate. Wenn du es je wagst, auf deine natürlichen Fähigkeiten der Kommunikation zu vertrauen. I will make sure that you never will preach under my anointing. Werde ich sicherstellen, dass du nie unter meiner Salbung predigen wirst. That scared the daylight out of me. Das hat mich an diesem Tag erschreckt. I dare not stand before the people to share the word of God unless I stand with an attitude of fear and trembling, trusting God. Ich wage es nicht, vor den Menschen zu stehen und das Wort Gottes zu predigen, es sei denn mit einer Haltung von Furcht, Zittern und Vertrauen in Gott. You know, it is so easy to put our confidence in the flesh. Weißt du, es ist so leicht, unser Vertrauen in das Fleisch zu setzen. How many people who have been wanting to be involved in the ministry that we do? Wie viele Menschen, die in unserem Dienst mitarbeiten wollten, have come with me with these kind of arguments. Kamen zu mir mit diesen Argumenten. I know how to do that. I've experienced. Ich weiß, wie man dies macht. Ich habe Erfahrung. I've done this before. I've got experience. Ich habe das schon vorher gemacht. Ich habe Erfahrung. You know, the moment people come to me like this, My heart closes. In dem Moment, wenn die Leute so zu mir kommen, macht mein Herz zu. I always tell Vinicius, Vinicius, we are not a business. Ich sage immer zu Vinicius, Vinicius, wir sind kein Business. We don't need the most clever and educated and smartest people. Wir brauchen nicht Menschen, die am intelligentesten, am klügsten und am besten ausgebildet sind. We need people who have got no confidence in the flesh, but have all the confidence in the finished work of the cross. Wir brauchen Menschen, die kein Vertrauen in das Fleisch haben, aber alles Vertrauen in das vollbrachte Werk. So I'm never saying that we are against people who have learned things, who are educated. Never. Ich sage nie, dass wir gegen Menschen sind, die etwas gelernt haben, die gut ausgebildet sind. Niemals. We want all of our people to be trained well. Wir wollen, dass alle Menschen gut trainiert sind. They all work with excellence. Alle arbeiten mit Exzellenz. But there is such a danger of always having confidence in our flesh. Aber da ist so eine Gefahr, wenn wir immer in unser Fleisch vertrauen. You know, all of our boasting must be in the cross. All unser Stolz muss im Kreuz sein. Jesus said, "Without me, you can do nothing." Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. But with me, you can do everything. Mit mir könnt ihr alles tun. Oh, how the church needs to wake up and reject having confidence in the flesh. Oh, wie muss die Gemeinde aufwachen und ablehnen, in das Fleisch zu vertrauen. You're trying to find new strategy for church growth. Sie versuchen neue Strategien für Gemeindewachstum zu finden. You're finding all the clever strategies this world. Sie finden alle tollen Strategien, die die Welt hat. But Christian life is nothing natural, it's something supernatural. Doch das christliche Leben ist nichts Natürliches, es ist etwas Übernatürliches. You have to say with the Apostle Paul, we have no confidence in the flesh. Du musst mit dem Apostel Paulus sagen, wir haben kein Vertrauen in das Fleisch. Paul said, he who boasted him boasted in the Lord. Paulus sagte, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. He said, I know nothing and the Christ in him crucified. Ich kenne nichts als allein ein Jesus Christus, ihn den Gekreuzigten. Once the church can come to this place, wenn die Kirche mal an diesen Punkt kommt, we are going to be again the church that will shine bright. Werden wir wieder eine Kirche sein, die hell leuchtet. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.